17. Dialog, Seite 207, Montesquieu. Ich verstehe jetzt das Gleichnis vom Gott Vishnu. Du hast 100 Arme wie der indische Götze und jeder deiner Finger berührt eine Springfeder. Kannst du, wie du alles berührst, auch alles sehen? Machiavell: Jawohl, denn ich werde aus der Polizei eine so umfassende Einrichtung machen, dass in meinem Reich die eine Hälfte der Menschen die andere bewachen wird.